3. Mir ist das eigentlich egal. Jeder kann machen, was er will. Aber ich finde es furchtbar, wie viel Geld für Mode und Kosmetik ausgegeben wird. Vor allem für Kosmetik. Die meisten Cremes sind nutzlos und teuer. Außerdem werden auch heute noch viele Cremes und Parfüms in Tierversuchen getestet. Das finde ich unmöglich. Und jetzt fangen die Männer auch noch damit an. Man glaubt es nicht.